Ich möchte über eine Serie von Problemen sprechen, die sich im Denken der Politik im Postmarxismus ergeben und mit der wachsenden Tendenz zur Ontologisierung der Politik zu tun haben. Ich führe diese Serie von Problemen auf einen bestimmten Moment in der theoretischen Auseinandersetzung zwischen Marxismus, Poststrukturalismus und Linksheideggerianismus Ende der 1970er Jahre. Wir sehen, werdet jetzt vor allem in Frankreich und Italien zurück. Diese Auseinandersetzung möchte ich heute an einem einzigen theoretischen Konflikt darstellen, nämlich der unterschiedlichen Art und Weise, wie der Begriff der Potentialität bzw. des Vermögens, wie er sich in Spinozas Denken findet, von Negri, Agamben und Deleuze aufgegriffen worden ist und in unterschiedlicher Weise in ein Denken der Politik eingeführt worden ist. Wenn wir in die späten 1970er Jahre zurückgehen, können wir sehen, wie vor dem Horizont einer sich verschärfenden Krise des Marxismus und dem Zerfallen einer Reihe militanter Sequenzen eine Debatte über den Begriff der Potentialität einsetzt, der sich auf die Frage zuspitzen lässt, inwiefern Spinozas ontologisches und anthropologisches Axiom aus dem dritten Teil der Ethik, Begierde ist des Menschen Essenz selbst, ein neues Denken der Politik eröffnet oder eben nicht eröffnet. Die radikal unterschiedlichen Konzeptionen einer solchen Politik der Potentialität, die wir im Linksheideggerianismus, im Postoperaismus und im Poststrukturalismus finden, gehören zu einer Serie randständiger Marx-Lektüren, in denen Marx nach 1968 am äußersten Rande seines Denkens durch nicht-ökonomietheoretische und nicht dem deutschen Idealismus entstammende Ausdrücke gelesen worden ist, um die Frage der Politik, die im Marxismus durch fortschrittstheoretische, produktivistische oder spekulative Argumentationen verdeckt war, neu zu eröffnen. Das ist eigentlich die Argumentationsfigur. Zentralen Stellenwert haben in diesen Lektüren vor allem die Auseinandersetzung um Spinozas Begriffe des Konatus und der Potentia, Nietzsches Begriff des Werdens, Sorels Begriff der Klassentrennung, Batailles Begriff der untätigen Negativität und Heideggers Idee der Seinsverlassenheit als eines Verhältnisses, das auf der Trennung seiner Terme beruht und sich auf die Frage des Ereignisses öffnet. Und ich werde heute eben nur über eine einzige dieser Figuren, nämlich die Auseinandersetzung mit Spinozas Begriff der Potentialität und des Konatus, also des Strebens, sprechen. Diese randständigen Lektüren reagieren auf eine dreifache Herausforderung, deren Gewicht sie eigentlich in ihrer theoretischen Arbeit verschärfen und mit auch einem gewissen rhetorischen Aufwand dramatisieren. Sie stellen sich der historischen Erfahrung der Selbstzerstörung des Kommunismus, sie stellen sich der theoretischen Erfahrung der Instabilität von Marx' Begriff der Politik und insbesondere der Teleologisierung der Dialektik, die sich an der Vernähung von Ökonomiekritik und Revolutionstheorie in Marx' Denken zeigt. An der Naht dieser Vernähung wird der Mythos einer Gemeinschaft arbeitender Menschen ins Spiel gebracht, der Politik in einer Art Selbstdurchsichtigkeit einer Gemeinschaft enden lässt, die aus nichts anderem mehr besteht als der Kombination der sie konstituierenden Tätigkeiten. Und eine solche Art der Gemeinschaft wäre dann eine Gemeinschaft ohne Konflikt, ohne Exzess oder ohne Alterität. In Althussers Worten, der Mythos eines Kommunismus, der einer Produktionsweise ohne Produktionsverhältnisse entspricht. In diesen randständigen Marx-Lektüren wird die Frage der Politik unter philosophische Prinzipien zusammengefasst oder subsumiert. Prinzipien wie Entscheidung, Streit, Trennung, Entzug oder eben Konatus, Streben. Und dabei werden diese philosophischen Prinzipien zur Grenze des Philosophischen selbst erklärt. Was hier stattfindet, ist eine dekonstruktive oder nachmetaphysische Vernähung von Politik und Metaphysik, deren extremste und reinste Form sich Anfang der 1980er Jahre bei Jean-Luc Nancy und Philippe Lacoulabart findet, und zwar in ihren Seminaren, die sie am Zentrum zur philosophischen Erforschung des Politischen an der École Normale in Paris gehalten haben. Der Marxismus stellt für Nancy und Lacoulabart den letzten Horizont dar, den der fortschrittstheoretische Diskurs profaner Eschatologie passiert hat. Sie gehen davon aus, dass der Marxismus die Frage des Politischen in einer einzigen Geste gestellt und gleichzeitig verschlossen hat, und zwar verschlossen in der Immanenz gesellschaftlicher Kräfte. Diese Schließung nennt Nancy auch später in anderen Arbeiten Immanentismus und meint damit, dass die Immanenz dem Menschen immanent gemacht worden ist. Es geht darum, dass der Mensch sein eigenes Wesen in der Gestalt seiner Arbeit und seiner Werke erzeugt und vervollkommt. Die Philosophie ist für Nancy und Lacoulabach der Weg, um einen erneuten Zugang zur Frage des Politischen zu finden, und zwar indem diese Frage so gestellt wird, dass sie sich auf das öffnet, was nicht aneigbar ist, also auf den Verlust, auf die Verausgabung, auf den Tod im Sinne einer Trennung, die nicht arbeitet oder die nicht auf ihre Aufhebung wartet. Ricoeurs Unterscheidung von Politik und Politischem mit Heideggers Unterscheidung ontologischer Differenz zusammenbringend, gehen Lacoulabach und Nancy davon aus, dass der Entzug des Politischen, also das ist die These des Entzugs des Politischen, das Politische in der Allgegenwart von Verwaltung, Spektakel, Medien, Prävention, Technokratie und so weiter verschwunden ist, dass dieser Entzug des Politischen in so etwas wie die Allgegenwart politischer Geschäftigkeit auch die Möglichkeit eines anderen oder die Spur eines anderen Anfang bildet, in dem das Politische wieder auftauchen kann, und zwar in etwas, das sich in keinem Subjekt, keinem Sinn oder keinem Telos gründet. Diese ganze Figur eben der Schließung, die gleichzeitig die Spur ihres Anfangs ist, ist nach dem Modell von Heideggers Verwindung der Metaphysik gebaut. In dem Moment, in dem die Metaphysik für Heidegger mit Nietzsche zu ihrem Ende kommt, sich erschöpft, ist gleichzeitig die Rückkehr zu einem anderen Anfang möglich. Nancy und Lacoulabach spitzen diese theoretische Operation auf die Frage des Verhältnisses zu, durch das sich das Politische in der Philosophie denken lässt. Wie die Beziehung denken, die die Politik auszeichnet, ist ihre Frage. Genauer noch, wie die Beziehung der Nicht-Beziehung denken mit der Gemeinschaft als das fassbar wird, das sich weder aneignen noch verkörpern lässt. Das heißt, Nancy und Lacoulabach versuchen das Politische als Verhältnis der Disjunktion, also der trennenden Verbindung zu denken, eine Art Schwelle oder einen Modus, den sie nochmal im Sinne von Heideggers Idee der Seinsverlassenheit zum primären, von allen anderen Verhältnis geschiedenen Verhältnis erklären. Ich gehe auf diese Thesen von Nancy und Lacoulabach zum Entzug des Politischen, der gleichzeitig die Spur einer anderen Öffnung ist, deshalb ein, weil die Seminare, also die auch unter The Retreat of the Political auf Englisch nachlesbar sind, die sie Anfang der 80er an diesem Zentrum zur Erforschung des Politischen in Paris gegeben haben, einer der Orte war, an dem man eigentlich diese Philosophierung des Politischen oder diese Bewegung, eine Theorie des Politischen durch den Rand des Marxismus zu denken, und zwar in einer Weise, in der das Politische ontologisiert und existenzialisiert wird. Das heißt, unter einzelne Philosopheme oder einzelne theoretische Axiome subsumiert wird. Man kann es im Grunde genommen sehen, wie das historisch in diesen Debatten in Frankreich eigentlich eine ganz starke Figur findet. Diese dekonstruktive Subsumption des Denkens der Politik unter die Philosophie, die gleichzeitig, das muss man auch im Kopf behalten, mit einem extremen Angriff auf den Anspruch der Philosophie, den Platz der Politik zu beziehen oder dass die Politik eigentlich, dass die Philosophie in ihrer Geschichte immer diese sozusagen Name des Politischen oder immer wieder diesen Versuch gemacht hat, das Politische in ihrem eigenen Feld sich anzueignen, die Philosophie selber als Verwirklichung der Politik aufgetreten ist. Genau dieser Anspruch wird zurückgewiesen, indem durch die Philosophie selber versucht wird, das Politische als etwas zu denken, was das Verhältnis des Nicht-Aneigbaren oder des Nicht-Einnehmbaren per se darstellt. Diese dekonstruktive Subsumption oder diese dekonstruktive Unterstellung des Politischen unter die Philosophie führt meiner Meinung nach dazu, dass die Frage nach dem Verhältnis zwischen Macht- und Ausbeutungsmechanismen und dem politischen Akt selber kaum mehr gestellt wird und eine Vielzahl postmarxistischer Theorien in der Folge daran scheitert, die der Politik immanenten Paradoxien fassen zu können. Das heißt, dass sie nicht dazu in der Lage ist, das Denken der Politik aus mehreren theoretischen Elementen zusammenzusetzen, von denen keines Politik begründen kann, auch nicht im Sinne einer paradoxalen oder leeren Gründung, die sich, wie eben bei Nancy und La Coulabart, in die Unmöglichkeit des Grundes zurückzieht. Okay, wo heute will ich eigentlich dieses Drängen der randständigen Marx-Lektüren der 1970er und 1980er Jahre nach der Frage aufgreifen, wie sich der Modus oder die bestimmte Form des Verhältnisses denken lässt, das die Politik kennzeichnet. Ich gehe auf drei Problematisierungen dieser Frage ein, und zwar Negris Idee eines sich selbst bejahenden Seins, das ein absolutes Gemeinsames konstituiert, Agambens Dialektik der Untätigkeit, aus der ein Mensch hervorgeht, der nichts anderes tut, als sich in seiner Potentialität oder seinem Handlungsvermögen zu betrachten, und Deleuze' Idee eines Differentialverhältnisses, das anormale Singularisierungen produziert. Im Sinne einer symptomalen Lektüre, also einer Lektüre, die liest, was im Denken nicht klappt, untersuche ich, was sich in Negris, Agambens und Deleuze' Verhältniskonzepten des Politischen abspielt, wie sie an der Interpretation von Spinozas Kategorien der Übereinstimmung, der Selbstverursachung und der Singularisierung auseinanderbrechen und was sich in ihren aporetischen Grenzen und internen Blockaden abspielt. Alles läuft auf die Frage zu, was man mit den ontologischen und ethischen Einsätzen machen kann, die sich in diesen radikal unterschiedlichen Konzepten einer Politik der Potentialität artikulieren. Das heißt, mit der Exzessivität der Freude bei Negri, der Untätigkeit des Seins bei Agamben und dessen anormaler Singularisierung bei Deleuze. Inwiefern registrieren diese Einsätze Probleme der Politik im Feld der Philosophie? Können sie diesseits ihrer Verabsolutierung zu einer Art Supplement oder einer Art Ergänzung des Denkens der Politik werden? Kurz, ich versuche mir und euch heute Abend auseinanderzulegen, warum die Naht zwischen Ontologie und Politik aufzutrennen ist, die Verabsolutierung einzelner Philosopheme zu unterbrechen ist und ein Denken der Politik zu entwickeln ist, das sich von Ontotheologie und Metaphysik auch in den Formen ihrer Verwindung, der nicht-metaphysischen Metaphysik und der postfundationalistischen Fundierung verabschiedet. Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass weder der Abstand zwischen Werden und Organisation, die immer so etwas wie eine Stabilisierung des Werdens mit einbezieht, in einer einzigen ontologischen, existenzialen oder ethischen Instanz kurzgeschlossen werden kann. Und dass gleichermaßen auch das Problem der reaktionären Wirkungen von Politik, dem ich einige Wichtigkeit zumesse, also den Wirkungen der Disziplinierung, der Identifizierung oder der Missionierung, in keiner dieser existenzialen oder ontologischen Instanzen gelöst werden kann. Ich gehe jetzt in drei Abschnitten auf Negri, Agamben und Deleuze ein und fange an mit Negri. Seit Ende der 70er Jahre, also genau als Negri die wilde Anomalie geschrieben hat, im Gefängnis damals in Rom, sein Buch über Spinoza, ereignet sich Negris Denken im Intervall von zwei Tätigkeitsbegriffen. Es vollzieht sich in der Distanz, die Spinozas Begriff des Strebens, also des Konatus, ich werde darauf eingehen, was das heißt, vom Marx Begriff der lebendigen Arbeit trennt. Die Kurzschließung dieses Abstandes stellt das große Problem von Negris Experiment dar, Marx mit Spinoza zu erneuern und den Marxismus in etwas umzuschreiben, was Negri selber eine Metaphysik der Produktivkraft nennt, die mit der hegel-marxistischen Tradition Negris Meinung nach brechen soll und das methodologische Primat der Dialektik zurücksetzen soll, um so etwas wie einen neuen Begriff menschlicher Tätigkeit im Marxismus zu etablieren. In einem theoretischen Gewaltakt drängt Negri damit zwei auseinanderstrebende Tätigkeitsbegriffe ineinander, die unterschiedlichen Kausalitätsmodellen angehören. Der erste Begriff, der lebendigen Arbeit als gegenständliche Vermittlung, ist durch interne Negativität geprägt. Dieser Begriff geht von der Selbstentzweiung und vom Übergang ins Andere aus, während der zweite Begriff, also Spinozas Vorstellung, dass jedes Ding in seinem Sein zu verharren strebt, durch interne Positivität geprägt ist, also durch die unendliche Vielheitlichkeit des einen und die Bejahung des Singulären. Negri versucht das, was er das Rätsel des modernen Materialismus nennt, in der Reinterpretation genau der Vorstellung zu lösen, in der materialistische und idealistische Themen im Marxismus am engsten miteinander verbunden sind, nämlich der Vorstellung der Selbsterzeugung des Menschen durch seine Tätigkeit, die sich beim frühen Marx findet. Der problematischste Effekt von Negris theoretischer Grenzoperation, den jungen Marx und Teile des Marx der Grundrisse mit Spinoza zusammenzubringen, liegt darin, erneut das Bild von einer Transparenz der gesellschaftlichen Verhältnisse im Kommunismus ins Spiel zu bringen und das Bild eines Kommunismus vollendeter und vollendender Immanenz zu produzieren, indem der Immanenzbegriff eben ein Immanenzbegriff ist, der Immanenz der menschlichen Produktivität zuschreibt. Und genau diese Bewegung ist eine Bewegung, die durch Spinozas Überlegungen zu immanenter Kausalität eigentlich außer Kraft gesetzt werden. Ich werde das alles versuchen zu erklären, warum ich denke, dass das so ist. Ihr habt ja ein bisschen Zeit, ne? Spinozas Begriff des Vermögens oder der Potentialität, dessen einfachste Dimension eben der Conatus, also Conatus, lateinisch Conor, das Streben, darstellt und von ihm als Tendenz jedes Dings beschrieben wird, handelnd sein Sein zu bejahen, suspendiert eine Serie von Voraussetzungen, die in Marx frühen Arbeitsbegriff eingegangen sind. Entscheidend ist vor allem, dass Spinoza die klassische Spaltung der Welt in lebendige, formgebende, mit einem Willen ausgestattete Subjektivität und tote, unbelebte Materialität zurückweist. Alle Dinge sind bei Spinoza tätig und wirksam, oder wie es im letzten Lehrsatz des ersten Teils der Ethik heißt, nichts existiert, aus dessen Natur nicht irgendeine Wirkung erfolgt. Damit streicht Spinoza, auch wenn er in der Ethik eine Anthropologie entwirft, jeden Anthropozentrismus durch. Der Mensch ist nichts anderes als ein Ding unter Dingen. Er ist ein transindividuelles Intervall, ein Differential von Kräften, das einen bestimmten Grad des unendlichen Vermögens der Natur artikuliert. Der Unterschied zu nichtmenschlichen Dingen ist bei Spinoza nicht kategorial, sondern graduell. Die polemische Kraft dieser These geht auf ihre antiteleologische, antifinalistische und ahumanistische Bedeutung zurück. Das heißt, der Conatus hält einen immanenten und unendlichen Prozess in Gang, in dem es Menschen vermögen, von freudigen Leidenschaften zu aktiven Affekten und schließlich zur Betrachtung ihrer eigenen Singularität im unendlichen Zusammenhang des Seins fortschreiten zu können. Das ist das, was dann bei Spinoza die dritte Erkenntnisgattung oder die geistige Gottesliebe heißt, eine Erkenntnisgattung, über die es sehr viel Diskussionen gibt, die aber Niki versucht eben im Sinne eines kommenden Kommunismus zu diskutieren. Der Conatus bejaht nichts anderes als seine eigene Exzessivität oder, wie Matterhorn erklärt, Conatus aktualisiertes Wesen, Produktivität des Seins, Handlungsvermögen, all das wird identisch. Die alles entscheidende Frage ist nun, wie versteht Negri dieses Vermögendwerden der Individuen oder das, was bei Spinoza Modi heißt, wie versteht Negri ihre Potentialisierung, das heißt die endliche Artikulation des Unendlichen, die von den körperlichen Mischungen, den affektiven Schwankungen und imaginären Vorstellungen ihren Ausgang nimmt. Nigge erkennt in Spinozas Conatus-Konzeption eine Lehre, die die Voraussetzungen des Kommunismus im Sein offenbart. Eine affekttheoretische Version dessen, was Marx in den Pariser Manuskripten das Leben erzeugende Leben nennt. Ausgehend vom 18. Lehrsatz des 4. Buchs der Ethik, der heißt, eine Begierde, die Freude entspringt, ist bei sonst gleichen Umständen stärker als eine Begierde, die Trauer entspringt, interpretiert Negri Begehren als eine protokommunistische Kraft, die auf einem offenen Pfad, nämlich von Streben zum Vermögen, zum Geist, zu einer Selbstveränderung, Selbstvermehrung und Selbstregierung menschlichen Seins drängt. In der wilden Anomalie schreibt er in den letzten Seiten, unendlich ausgerichtet auf die unendliche Vollendung, fortwährender Übergang zu immer höherer Vollendung, das Sein produziert sich. Entscheidend ist, dass Negri die Bedeutung des Übergangs selbst dethematisiert. Die Bedeutung genau jenes Problems, auf das sich Deleuze in seiner Spinoza-Lektüre konzentriert. Das heißt, das Problem der Affektdauer, der reinen Übergänge, der Verminderung oder Vermehrung der Vermögen, das heißt des Primats eines Verhältnisses vor seinen Termen, eines Verhältnisses, das Deleuze in Gestalt intensiver Quantität und nicht numerischer Unterscheidung bestimmt. Ich komme da am Ende nochmal drauf zu sprechen, was das heißt. Genau besehen übersieht Negri den Unterschied zwischen Affektion und Affekt bei Spinoza, den Unterschied zwischen verkörpertem Zustand und intensivem oder affektivem Übergang. Als Affektion bezeichnet Spinoza die Begegnungen der Körper im Raum, aus denen Zusammensetzungen oder Zersetzungen ihrer Elemente hervorgehen, die augenblickliche Zustände definieren. Als Affekte aber bezeichnet Spinoza die mit den körperlichen Affektionen einhergehenden Übergänge zu gesteigertem oder vermindertem Handlungsvermögen in der Dauer. Spinoza spricht an dieser Stelle in einer doppelten Sprache, die sich zwischen einer Perspektive, die durch Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung der Elemente der verkörperten Zusammensetzungen und der Perspektive intensiver Quantität der Übergänge zerteilt. Negri wählt nur eine Sprache bei Spinoza aus. Er schlägt die Perspektive der körperlichen Affektionen ein und liest sie im Sinne einer Tendenz zu immer wachsender Übereinstimmung. Er interpretiert menschliche Transindividualität als eine Bewegung wachsenden Gemeinwerdens und kombiniert diese Interpretation mit der Gesellschaftsidee des jungen Marx. Emanzipation der Gattungskräfte, allseitiger Verkehr und freier Austausch der gesellschaftlichen Tätigkeiten. An genau dieser Stelle unternimmt Negri eine weitere, in ihren Wirkungen nicht zu unterschätzende Reduktion in Spinozas Denken. Obwohl Negri immer wieder die Begriffe Übergang, Exzess, Steigerung verwendet, überschreibt er die Kategorie des Übergehenden mit der Kategorie des Absoluten. Die Positivität, schreibt Negri, die Positivität, die Produktivität, die Gesellschaftlichkeit der menschlichen Tätigkeit stellt das Absolute dar. Im Verlauf dieser Lektüre definiert Negri Kommunismus in der Perspektive absoluter Übereinstimmung, das heißt auf der Ebene reiner Essenzen bei Spinoza, also das Absolute ist bei ihm reine Essenz. Er schiebt beiseite, genauer noch, er erwähnt, zieht aber nicht die entsprechenden Konsequenzen, dass für Spinoza die endlichen Modi eine unendliche Spannung zwischen in einem anderen Sein und in einem in sich Sein ausdrücken. Das heißt eine Passage, ein Grad, der niemals die Position des Absoluten erreicht. Selbst die dritte Erkenntnisgattung, jene mystische Schwelle in Spinozas Denken, in der die Menschen ihre singuläre Essenz und die Kausalität der Natur einsehen, ist kein absoluter Zustand, sondern eine Schwelle. Die erste Erkenntnisgattung, was bei Spinoza die Leidenschaften sind, das imaginäre, spontane Bilder, die durch die Vorstellungskraft entstehen, verschwinden niemals vollständig. Selbst der Weise, der freie Mensch, der im Zuge eines Emanzipationsprozesses am Ende der Ethik bei Spinoza auftaucht, muss den Durchgang durch den Zusammenhang der Verhältnisse und durch sich selbst immer wieder wiederholen. Wie André Tozel betont, ist der freie Mensch Ergebnis und Bilanz, insofern dem unpersönlichen Prozess, der ihn produziert, Priorität zukommt. Gleichzeitige Exzentrierung und Interiorität der Modi in der Substanz bestimmen die Objektivität eines Prozesses, der für uns zwar ein immanentes Ziel hervorbringt, nämlich die Kausalität für sich, aber diese Kausalität nicht als Ziel an sich besitzt. Negri geht an dieser Stelle einer der radikalsten und artiologischsten Dimensionen von Spinozas Metaphysik verloren, nämlich, dass weder der Mensch noch seine Tätigkeit, weder die Konstitution der Vernunft noch die Materie den Sinn des Seins integriert. Spinozas Modell immanenter Kausalität ist dadurch ausgezeichnet, dass sich in ihm die menschliche Existenz in der unendlichen, nicht totalisierbaren Produktivität dessen, was Spinoza Natur oder Gott nennt, artikuliert, ohne dass der Mensch oder seine Produktivität das je unter sich subsumieren könnte. Die dramatische Lücke in Negri Spinoza-Lektüre basiert letztendlich auf seiner Zurückweisung der Attribute, die er aus der ontologischen Grammatik der Ethik entfernt. Damit aber entfernt er auch die Differentialität der Differenz, mit der die Reduktion des Seins auf reine Übereinstimmung, Selbstdurchsichtigkeit und Selbstgegenwart ausgeschlossen war. Es ist diese Entfernung der Differenz, die es Nietzsche erlaubt, die Frage des Kommunismus auf der Ebene dessen, was bei Spinoza die Ebene der reinen Essenzen sind oder was Nietzsche als das absolut Gemeinsame anspricht, erörtert. Was er ignoriert oder was seinem Denken damit verloren geht, ist der Abstand, den die Welt der verkörperten Zusammenhänge von der Welt der Essenzen trennt. Die Gesellschaftlichkeit der Dinge oder der Individuen bleibt bei Spinoza von Nichtübereinstimmung, Konflikt, Schwanken und Übergängen des Handlungsvermögens gekennzeichnet. Genau diese Ebene war auch die Ebene, warum Althusser für seine Ideologietheorie, also dass man das Imaginäre auch in einer kommunistischen Gesellschaft, den ideologischen, das ideologische Verhältnis zu den Bedingungen seiner eigenen Existenz nicht auflösen kann in die reine Transparenz einer Gesellschaft, die nichts anderes ist als die Vielfalt ihrer Tätigkeiten. Genau dieses Denken hat ja Althusser sich bei Spinoza geholt, genau aufgrund dieser These, dass das, was Spinoza die erste Erkenntnisgattung nennt, das Imaginäre, die direkte, spontane Vorstellung, in der man nur Wirkungen versteht, die auf die Körper einwirken, nie verschwinden wird und damit auch das Imaginäre nicht und der Konflikt nicht. Die Ordnung der Wesen, schreibt Deleuze, ist durch völlige Übereinstimmung definiert, das gilt aber nicht für die Ordnung der Zusammenhänge. Für Spinoza bleiben die Modi deshalb stets partielle Verneinungen, die sich gegenseitig begrenzen und affizieren. Verneinungen nicht im Hegelschen Sinne bestimmter Verneinung, sondern im Sinne dessen, was in der mittelalterlichen Scholastik als Gradus oder Pars, also als Grad oder Teil bezeichnet wird, als ein dynamischer Übergang zu vermehrtem oder vermindertem Vermögen, mit anderen Worten als ein konfliktuelles und überdeterminiertes Feld, das nie mit seiner singulären Essenz identisch ist und sie nie absolut vergegenwärtigt. Befreiung besitzt deshalb für Spinoza keinen Subjektstatus, sondern Wirkungsstatus. Sie geht aus einem radikalisierten Zusammenhang von Wirkungen hervor, der sich nicht auf ein Ende der Geschichte und nicht auf eine reine Übereinstimmung der ewigen Essenzen schließt. Hier liegt der Unterschied zwischen Spinozas Ontologie und jener Ontologie transindividueller Praxis, die der junge Marx in den Thesen über Feuerbach skizziert, in der menschliche Tätigkeit zwar unter Bedingungen steht, ihre volle Selbstgegenwart und Endentfremdung aber erreichen kann, wenn die Veränderung der Umstände und die Veränderung der Welt mit Selbstveränderung zusammenfällt. Diese Koinzidenz, diese Idee absoluter Selbstbetätigung hat Balibar als das bezeichnet, das aus Marx und seinem Materialismus der Praxis die vollendeteste Form der idealistischen Tradition gemacht hat. Ich bringe jetzt hier mal, obwohl das ist nur noch zwei Sätze, die Verabsolutierung der menschlichen Tätigkeit bei Negri führt dazu, die menschliche Modalität in die Position einzurücken, die Spinoza Gott oder der Natur vorbehalten hat. Das heißt, an die Stelle der Causa Sui oder der Selbstverursachung oder dessen, was dann eben bei Negri Autonomie heißt, in der Essenz und Vermögen oder Wesen und Vermögen identisch sind. Negris theoretische Entscheidung, das Denken des Kommunismus in einem einzigen Ontologem zu gründen, nämlich dem eben des Konatus, führt dazu, dass er, obwohl er sieht, dass die Übertragung der Kategorien des Absoluten und des Vollkommenen auf das menschliche Sein problematisch ist, seine Spinoza-Lektüre in eine Aporie drängt. Wo hinaus treten die Dinge nämlich in einem Seinszusammenhang, der absolute Übereinstimmung ausdrückt, der eine vollkommene Komposition darstellt? Mit anderen Worten, wie lässt sich überhaupt der Exzess übereinstimmenden Seins denken? Würde sich in einem Kommunismus, den Negri uns vorstellt, der das absolute Gemeinsame artikuliert und in dem jedes Element sich nur noch selbst affiziert, der Exzess nicht erschöpfen? Der zweite Teil geht um das Problem der von Agamben-Spinoza-Lektüre. Die Idee einer erschöpfenden Ausschöpfung der Tätigkeit verbindet den späten Agamben mit Deleuze-Denken. Damit kommen zwei neue Verhältnistypen des Potenziellen ins Spiel, die in radikal unterschiedlicher Weise die Frage der Ewigkeit diskutieren und sich die Figur eines zweckfreien und intentionslosen Handelns teilen, eines Handelns, das Agamben eine Praxis sui generis nennt, die darin besteht, jedes spezifische Vermögen des Tuns und Machens außer Kraft zu setzen. Während sich bei Negri Potentialität in einem Verhältnis selbstverändernder Selbstvermehrung ausdrückt, in dem immer mehr Elemente menschlichen Seins sich im Prozess ihrer Tätigkeit zusammensetzen, miteinander übereinstimmen und in einer Gemeinschaft des gemeinsamen Selbst instituieren, bestimmt Agamben-Potentialität in einem Verhältnis von Aufhebung und Negation, der er einen messianischen Sinn gibt. Entscheidend ist für Agamben, wie er in die Zeit, die bleibt, schreibt, Aufhebung und Negation der Negation nicht als Momente eines langen Durchgangs zum Ende der Geschichte zu verstehen, in dem sich die Fülle und Selbstbezüglichkeit des Absoluten als Ergebnis des Gesamtprozesses entfaltet, sondern quasi im Singular als Moment der Unterbrechung der gesellschaftlichen Entwicklung, aus der das Sein plötzlich und gänzlich in Fülle und Vollkommenheit hervortritt. Diesen Moment absoluter Diskontinuität, der für Agamben der Ankunft des Messias entspricht, ist mehr als ein Augenblick oder ein Schnitt in der Zeit. Agamben ist der Meinung, dass ihm, diesem Moment der Diskontinuität, ein eigener Zeittypus angehört, den Agamben mit Gustave Guillaume operative Zeit nennt, nämlich die Zeit, die die Zeit braucht, um zu ihrem Ende zu kommen. Diese operative Zeit, in der das messianische Ereignis eintritt, wird der chronologischen Zeit nicht einfach hinzugefügt, um sie zu unterbrechen oder eine Unterbrechung anzukündigen, sondern sie ist der chronologischen Zeit immanent. Sie ist für Agamben eine existenziale Zeit innerhalb der Zeit. Er nennt das den inneren Bruch in der Zeit, durch den man um Haaresbreite die Zeit ergreifen und sie vollenden kann. In dieser Zeit des Endes entfaltet sich die Kraft, die Agamben der Kategorie des Möglichen oder Potenziellen zuschreibt und die darin besteht, das Verhältnis zur Wirklichkeit umzudrehen, indem das Wirkliche, wie Agamben schreibt, aus dem Werk oder aus der Verwirklichung entlassen wird und an das Mögliche zurückgegeben wird. Und diese Verkehrung ist das, was ich eigentlich kurz erklären will. Die Autonomie eines Möglichen, das sich im Übergang zum Wirklichen nicht erschöpft, sondern auf der Kraft eines sozusagen andauernden Nichtmöglichen basiert, hat Agamben in den 1980er Jahren in einer Reihe von Aufsätzen diskutiert, die in dem Band, der heißt Potentialities, veröffentlicht worden ist, in denen er Aristoteles-Kategorien eben der Dynamis und der Energia, des Vermögens und des Aktes oder des Möglichen und des Wirklichen in nicht-kanonischer Weise liest. Für ihn geht es darum, dass das Mögliche impliziert, dass es auch nicht eintreten kann, weil es sonst schon immer in den Akt übergegangen wäre. Diese sozusagen Autonomie des Möglichen im Nichtmöglichen zu verharren, stellt für Agamben das große Geheimnis der aristotelischen Lehre dar. Angeregt durch eine einzige Bemerkung aus De Anima, das ist auch sehr typisch für Agamben, also durch sehr randständige, nicht kanonische, einzelne Zitate, sagen wir mal, überraschende Seiten der theoretischen Auslegung zu finden. Angeregt durch eine einzige Bemerkung aus De Anima, dass das Unvermögen im Übergang zur Wirklichkeit sich der Wirklichkeit gibt oder schenkt, entwickelt Agamben die messianische Figur einer Rettung des Unvermögens oder des Nichtmöglichen, das dem Möglichen immanent ist oder ihm zugehört. Das Unvermögen wird in der Verwirklichung des Vermögens nicht zerstört, sondern deaktiviert bewahrt. Also das ist eben auch die Figur der Aufhebung, mit der Agamben arbeitet. Etwas nicht tun zu können, bleibt als Vermögen anwesend, auch wenn man es tut. Dieses Überleben oder sagen wir diese Aufhebung des Unvermögens in der Wirklichkeit besitzt für Agamben eine messianische Dimension, mit der eine Dialektik der Deaktivierung in Gang gesetzt werden kann. Im Buch über Paulus erklärt Agamben, dass sich im messianischen Augenblick nichts anderes ereignet als die Umkehrung des Verhältnisses von Akt und Potenz, also von Wirklichkeit und Möglichkeit. Das Unvermögen, das in der Wirklichkeit aufgehoben war, wird nun an das Vermögen, an die Potenz, an das Mögliche zurückgegeben und vollendet sich als Deaktivierung oder als Unterbrechung aller, all dessen, was ist, aller juridisch-faktischen Verhältnisse. Das heißt, in dem Moment, wo sozusagen das in der Realität Anwesende Mögliche zurückgegeben wird an das Mögliche, kommt es zur Unterbrechung der existierenden Zustände. Was Agamben hier macht, ist, dass er Heideggers relativ frühe Paulus-Lektüre mit Marx' früher Vorstellung von der Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, die keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist, zusammenbringt. Agamben, es gibt da ein paar ganz nette Abschnitte in dem Paulus-Buch, also in Die Zeit, die bleibt, in der Agamben das Proletariat zum neuen Messias erklärt, der es vermag, alle Klassenteilungen unwirksam zu machen und sich selbst zu deaktivieren, damit ein beliebiges Sein zugelassen ist. Ein beliebiges Sein ist eben ein Sein, das in der Schwebe bleiben kann zwischen etwas zu tun oder nicht zu tun. Also in dem im Grunde genommen die Suspension der Unterscheidung zwischen Potenz und Akt stattfindet. In Homo Sacer führt Agamben interessanterweise ein dramatisches Problem in diese nicht synthetisierende Dialektik des Unvermögens und der entklassifizierenden Klasse ein. Mit Verweis auf die gleichen Stellen bei Aristoteles wird das Vermögen des Unvermögens, also das Nicht-Können zu können, zum Kennzeichen souveränen Seins und eines Rechts, das seine eigene Ausnahme ermöglicht, indem es seine Kraft auf außerrechtliche Maßnahmen überträgt. Mit Verweis auf Jean-Luc Nancy's Begriff des Banns definiert Agamben den Ausnahmezustand als die Zone, in der ein nacktes Leben durch ein Recht produziert wird, das sich in seine eigene Potenz zurückzieht, also das sein Nicht-Können kann und das Leben verlässt. Zur entscheidenden Frage von Agambens Politik der Potentialität wird damit, welche Kraft ist dazu in der Lage, Recht und Gewalt oder Recht und außerrechtliche Maßnahmen wieder zu trennen. In dieser Fragestellung bricht die ganze Instabilität und der messianische Mystizismus von Agambens Politik der Potentialität auf. Auf der einen Seite drängt Agamben Souveränität und Erlösung in die Enge einer minimalen Differenz. Katastrophe und Rettung stehen sozusagen Rücken an Rücken. Im messianischen Zustand verkehrt sich das Vermögen des Rechts, zum Sonderrecht zu werden, in das Vermögen, das Recht unwirksam zu machen. Auf der anderen Seite besteht Agamben darauf, aus der Erfahrung der souveränen Ausnahmebeziehung die Konsequenz zu ziehen, Ontologie und Politik jenseits aller Figuren der Beziehung zu denken. Das heißt, dass die Beziehungen entwerkender Aufhebung und messianischer Gabe keine Beziehungen darstellen. Eine Schlussfolgerung, die Agamben auf Heideggers Konzeption der Seinsverlassenheit zurückbezieht, als einer Beziehung, die in der Nichtbeziehung ihrer Terme besteht. Der Zusammenhang des Seins und des Seienden, schreibt Agamben mit Verweis auf Heidegger, hat nicht die Form einer Beziehung. Diese Analogisierung von Rechts- und Seinsverlassenheit wirft ein Schlaglicht auf die Struktur von Agambens Denken. Er erkennt drei große Schlachten in Politik, Metaphysik und ökonomischer Theologie, die auf einem einzigen Kampfplatz stattfinden. Die Ontologie, die Ontotheologie bezieht das reine Sein in den Logos ein, die souveräne Ausnahmebeziehung bezieht die Gewalt in das Recht ein und die Theologie bezieht die Untätigkeit in die Liturgie ein. Agamben formuliert in seiner Homo Sacer Trilogie das Problem der Politik dementsprechend als ein Rätsel, in dem sich Ontotheologie, Souveränität und christliche Ökonomie spiegeln. Politisches Handeln reduziert er auf eine Gewalt, die dazu in der Lage ist, die Ausnahmebeziehung zwischen Recht und Leben zu unterbrechen, und damit steuert sein Denken der Politik auf eine reine Hypostasierung der Trennung zu. Es geht zuletzt nur noch um eine Verabsolutierung der Diskontinuität selbst. Seine ethische Perspektive spitzt Agamben auf die Frage zu, wie sich Existenz in Untätigkeit verwandeln kann, die nicht darin besteht, nichts zu tun, oder dass alle Werke und Taten abwesend sind oder vollendet sind, dass man sozusagen in einem Zeit nach der Zeit sich befindet, sondern dass das menschliche Sein eine unbestimmte Existenz des Potenziellen verkörpert, dass sie nicht verwirklichen muss. Batailles untätige Negativität radikalisiert Agamben in der Figur eines Vermögens, das nicht handelt. Am Ende von Herrschaft und Herrlichkeit, dem letzten auf Deutsch übersetzten Band der Homo Sacer-Reihe, stößt Agamben in Spinozas Anmerkung zum 36. Lehrsatz des fünften Teils der Ethik darauf, dass Spinoza die Glückseligkeit der dritten Erkenntnisgattung Gloria oder Herrlichkeit nennt. In der Dichte der Querverweise, die sich in diesem Lehrsatz bei Spinoza auszeichnet, findet Agamben die entscheidenden Stichworte, die er für die Formulierung einer Politik der Potentialität, die auf der Glückseligkeit untätigen Seins aufbaut, braucht. Insbesondere bezieht sich Agamben auf die 25. Definition der Affekte, in der Spinoza die Freude, die dem entspringt, dass ein Mensch sich selbst und sein Handlungsvermögen betrachtet, als Selbstzufriedenheit der Seele bezeichnet. Diese Form der Selbstbetrachtung erhebt Agamben zur Formel politischer Existenz. Sie entspricht einer Tätigkeit, die nichts anderes tut, als die ihr innewohnende Untätigkeit auszustellen und damit die Menschen von ihren biologischen und gesellschaftlichen Positionen zu entheben und ihnen etwas zurückzuerstatten, was Agamben die undefinierbare Dimension nennt, die wir gewohnt sind, als Politik zu bezeichnen. Mit anderen Worten, Kontemplation, also Selbstbetrachtung, also wie es in dem Lehrsatz heißt, dass ein Mensch sich selbst und sein Handlungsvermögen betrachtet und Freude empfindet, was für Spinoza Selbstzufriedenheit der Seele bezeichnet. Diese Vorstellung eines sich in seiner Untätigkeit betrachtenden Seins macht Agamben zu den großen oder entscheidenden metaphysischen Operatoren der Anthropogenese, also der Menschwerdung des Menschen, die die Menschen in den Besitz ihres reinen und unbestimmten Wesens bringt. In Herrschaft und Herrlichkeit bezeichnet das Agamben so: In dieser Untätigkeit ist das Leben, das wir leben, lediglich das Leben, durch das wir leben, lediglich unsere Potenz zu handeln und zu leben, unsere Machbarkeit und unsere Lebbarkeit. Wie bei Negri tritt Politik hier als Praxis eines einzigen Philosophems auf, hinter der der Prozess der Politik selbst und dessen differenzielle Wirkungen verschwinden. Der Zusammenhang der Verhältnisse, in denen politische Praktiken intervenieren, wird dethematisiert. Seine Auflösung fällt mit der Artikulation des Politischen restlos zusammen. Übrig bleibt eine Gemeinschaft, die nichts anderes tut, als sich ihr Tätigkeitsprinzip darzubieten, ihre reine Potenz. Wie Negri erweist sich Agamben an dieser Stelle als Denker eines absoluten politischen Aktes im Sinne des jungen Marx, die Umkehr des völligen Verlusts des Menschen in die völlige Wiedergewinnung des Menschen. Das Modell differenzieller Kausalität aber, das Spinoza in seiner Attributen- und Affektenlehre ausarbeitet, schließt eine derartige eskatologische oder messianische Zuspitzung des Seinszusammenhangs auf die Selbstgegenwart der reinen Essenzen oder die Kontemplation der Untätigkeit und den endgültigen Eintritt in die Ewigkeit aus. Ich komme zum letzten Teil, der relativ kurz ist gegenüber dem vorangegangenen beiden. Und möchte ganz kurz was zur anormalen Singularisierung von Deleuze am Beispiel von Bartleby sagen. Erstaunlicherweise, also trotz der großen Differenz zwischen Agamben und Deleuze, kann man insbesondere in den späten Arbeiten von Deleuze sehen, dass sich beide, also Agamben und Deleuze, die Frage nach der Kraft deaktivierenden Seins teilen. In der Bearbeitung dieser Frage schlagen aber Agamben und Deleuze radikal unterschiedliche Wege ein. Anstatt einer Dialektik der Untätigkeit entwickelt Deleuze so etwas wie ein Differential der Tätigkeit. Er setzt mit einem Problem ein, das für ihn im Zentrum der Ontologie Spinoza steht. Wie werden Unterscheidungen oder Singularisierungen im Unendlichen oder in einem Sein unendlicher Vielheitlichkeit produziert? Deleuze, ich kann das jetzt nicht genau ausführen, geht von der Kategorie des positiv Unendlichen in der Differentialrechnung des 17. Jahrhunderts aus und führt das weiter bis eben zur modernen Differentialrechnung und zur Mengenlehre, die sich von den Problemen des unendlich Kleinen und des unendlich Großen, mit der sich die Mathematik des 17. Jahrhunderts beschäftigt hat, löst und eine reine Logik der Relationen denkt. Was für Deleuze diese Frage nach der Unterscheidung, wie man im Unendlichen unterscheiden kann, wie man die endliche Aktualisierung des Unendlichen denken kann, stellt Deleuze eigentlich immer wieder das gleiche Problem. Was erlaubt mir, eine unendliche Menge von einer anderen zu unterscheiden? Warum ist es möglich zu sagen, diese unendliche Menge und nicht eine andere? Das ist möglich, weil unendliche Mengen hinsichtlich diesem oder jenem Differentialverhältnis als unendliche Menge definiert sind, die die Potentialität einer solchen Menge ausdrücken. Mit anderen Worten, Deleuze begreift Potentialität als einen Übergang, in dem sich Elemente in unendlichen Relationen wechselseitig spezifizieren und singularisieren. Besonders in den späten Texten wie Bartleby oder Die Formel und Erschöpft, einem Text über Beckett, betont Deleuze die negativen und deaktivierenden Wirkungen, die aus der Singularisierung des Differentiellen hervorgehen, und erörtert deren politische Radikalität. Im Mittelpunkt steht die Doppelbewegung von problematisierender Virtualität und problemlösender Aktualisierung. Vier Terme sind in dieser Hinsicht synonym: aktualisieren, differenzieren, integrieren und lösen. Die Natur des Virtuellen ist so beschaffen, dass Aktualisierung für es Differenzierung bedeutet. Jede Differenzierung ist eine lokale Integration, eine lokale Lösung, die sich mit anderen in der Gesamtheit der Lösung zusammenfügt. Und am Beispiel von Deleuze-Bartleby-Lektüre möchte ich eben so eine differenzierende Lösung oder so ein Differential der Tätigkeit in der Figur und in der Handlungsweise von Bartleby selber vorstellen. Wenn Negri davon ausgegangen war, dass die spinozistische Ontologie konstituierender Praxis, den, ich zitiere Negri, Willen zur Revolution die Krise des Marxismus überleben lässt, verweilt Deleuze vor allem in seinen späten Texten bei der Frage, welchen Ausdruck der Wille zur Revolution annehmen wird, und definiert ihn mit Spinoza als unvoluntaristischen Willen, diesseits aller Zielsetzungen und Vorlieben. Der Wille, schreibt Spinoza im dritten Buch der Ethik, ist eben Streben, Conatus, das sich auf den Geist bezieht. Er richtet sich nicht auf einen Zweck, ein Objekt oder Ideal, sondern auf seinen eigenen Prozess. Aus all dem also steht fest, dass wir, das ist ein Zitat von Spinoza, aus all dem also steht fest, dass wir etwas weder erstreben noch wollen, weder nach ihm verlangen noch es begehren, weil wir es für gut halten. Im Gegenteil, wir halten es für gut, weil wir es erstreben, es wollen, nach ihm verlangen und es begehren. Während Negri Potentialisierung in maximalen Begriffen versteht, in der zunehmenden Hervorbringung von Gemeinsamem, interpretiert sie Deleuze in anormalen Begriffen, im Unwahrnehmbarwerden und in der Nichterkennbarkeit in den normativen Registern des Lebens. Deleuze betont nicht die Selbstvermehrung der Modalitäten, ihre Synergie, sondern ihre anormale Immanation, also so etwas wie eine in sich selbst verweilende Überschreitung, die an die randständigsten Schwellen des Vermögens rückt und sich dort erschöpft. Das heißt, es geht Deleuze weniger darum, dass immer mehr Singularitäten miteinander übereinstimmen, indem sie Elemente miteinander teilen und sich zu immer größeren sozialen Aggregaten zusammensetzen, sondern um so etwas wie subtraktive, abziehende, distanzierende oder anormale Dimensionen der Singularisierung. Es geht um das, was abgezogen wird, wenn ein Körper seinen singulären Vermögensgrad ergreift. Und abgezogen wird das, wie Deleuze in antiaristotelischer Polemik betont, was das Wirkliche oder das zu Verwirklichende ist. Abgezogen wird die Variation der Optionen, der Wechsel der Intentionen. Denn man verwirklicht, schreibt Deleuze im Text über Beckett, nie alle Möglichkeiten. Man schafft sogar in dem Maße, wie man sie verwirklicht, neue Möglichkeiten. Wenn Verwirklichen bedeutet, Mögliches zu variieren und dieses gegen jenes zu ersetzen, dann bedeutet Singularisieren für Deleuze, das Mögliche zu erschöpfen, um mit ihm Schluss zu machen. In einem Akt intensiver Vervollkommnung werden alle Variablen einer Situation aus- und erschöpft, vorausgesetzt, und ich zitiere nochmal Deleuze, dass man auf Vorlieben, Zielsetzungen und Sinngebungen jeder Art verzichtet. Und genau das ist dann, was Deleuze als unvoluntaristische Politik oder nicht willentliche Politik bei Bartleby bezeichnet. Diese Voraussetzung ist das entscheidende Element von Deleuze' Politik der Erschöpfung. Aus ihr resultiert, was Agamben ein Vermögen, das nicht handelnd nennt und von Deleuze in der Formel zusammengefasst wird: Man ist nicht untätig, man tut etwas, aber zu nichts. In seinem Text über Bartleby übersetzt Deleuze unwillentliches und intentionsloses Handeln in eine proletarische Politik der Potentialität, von der alle zusammensetzenden strategischen und dezisionistischen Funktionen abgezogen worden sind, bis eine gänzlich nicht-leninistische und nicht-machiavellistische Politik der Nicht-Politik entstanden ist. Für Deleuze beginnt alles damit, dass Bartleby einen Aufstand gegen die Mechanismen von philanthropischer Moral und Disziplin führt, das heißt gegen die Verantwortung, die Voraussicht, das Erledigen und Erklären, Mechanismen, die Deleuze unter dem Begriff der Vaterfunktion zusammenfasst. Dieser Aufstand richtet sich konsequenterweise auch gegen die Logik des Aufstands selber. Das heißt, Bartleby entzieht sich der Subjektivierung des Militanten und suspendiert alle klassischen Ausdrucksformen linker Politik, insbesondere Kritik und Projekt. Würde Bartleby verweigern, sagt Deleuze, könnte er noch als Rebell oder als aufsässig ausgemacht werden und in dieser Eigenschaft noch eine gesellschaftliche Rolle übernehmen. Bartlebys Politik der Nicht-Politik ist so durch ein anormales Differential ausgezeichnet. Ein besonderes Verhältnis von Negativität und Positivität. Es schwankt zwischen einer schwach-positiven Negativität und einer schwach-negativen Positivität, die uns Deleuze als Pragmatik des Passiven vorstellt, aus der eine eigene Form des Tätigen hervorgeht. Schritt für Schritt geht von ihr eine Art Zersetzung und zunehmende Verrückung aus, die die Normalität immer weiter verschiebt, bis der Anwalt, falls ihr die Geschichte von Bartleby kennt, geht es ja darum, dass ein Schreiber so lange in seinem Büro bleibt und aufhört zu schreiben und Tätigkeiten zu übernehmen, bis der Anwalt, der ihn angestellt hat, aus lauter Verzweiflung das Büro verlässt. Dieses Differential von Positivität und Negativität drückt sich bekanntermaßen in Bartlebys Formel »I prefer not to«, ich ziehe es vor, es nicht zu tun, aus. Diese Formel lässt für Deleuze eine Unbestimmtheitszone entstehen, die zwischen einer Vorliebe, die sich auf nichts bezieht, I prefer not to, und einer Ablehnung, die als Vorliebe auftritt, I prefer not, anwächst. Eine Unbestimmtheitszone, die anwächst und eine Negativität jenseits aller Verneinung hervorbringt. Übrig bleibt, was Deleuze, Zitat, die Zunahme eines Nichts an Willen nennt. Ein positives Negativwerden, das er mit einer Spitze gegen Heideggers das anorganische verachtende These von der Welt und Leblosigkeit des Steins als Steinwerden bezeichnet. Zunächst tritt Politik hier in linksheideggerianischer Perspektive in ihrem Entzug oder in der Spur ihres Fehlens auf. Bartleby könnte so etwas verkörpern wie eine Archipassivität oder eine Art von Negation, die, wie Blanchot schreibt, die Vorliebe auslöscht und sich in ihr auslöscht, das Neutrale dessen wird, was nicht zu tun ist, die Zurückhaltung. Blanchots Motiv eines so sehr passiven Lebens, dass es aus dem Tod keinen Ausweg macht, greift Deleuze auf, um es aber mit dem Konatus oder dem Streben einer unvoluntaristischen Politik zu überschreiben. Das Argument aus Anti-Ödipus und 1000 Plateaus aufgreifend, dass die kommunistische Bewegung die proletarischen Artikulationen normalisiert hat, lässt Deleuze Bartleby die bevormundenden und Verantwortlichkeit fordernden Formen linker Politik unterbrechen. Er macht ihn zu einem proletarischen Kämpfer, der Politik das ontologische Supplement des Steinwerdens hinzufügt, das Badiou's erfahrenen Revolutionär, der über die Organisation und deren Ein- und Ausschlussmechanismen wacht, außer Kraft setzt. Okay, mein Schlusswort, nur noch eine Seite, dann seid ihr erlöst. Negris, Agamben's und Deleuze, Politiken der Potentialität, reflektieren zwar auf unterschiedlichen Pfaden der Philosophiegeschichte Probleme der Politik, tendieren aber dazu, das Denken der Politik unter einzelne Theoreme zu subsumieren. So fügen sie ihm problematische Ergänzungen hinzu, die jedoch alle verendabsolutiert werden müssen. Negris Ethik exzessiver Freude weist den Kult von Ressentiment und Traurigkeit zurück und erörtert die Wirkung freudiger Exzessivität bis hin zur Frage der Selbstinstituierung der Revolution jenseits der Instanzen der Partei, der Diktatur des Proletariats und des Staatsapparates. Agamben stellt das Denken der Politik unter die Herausforderung, die bedingungslose Zugehörigkeit zur Gemeinschaft sowie die unbestimmte und untätige Beliebigkeit menschlicher Existenz zu begreifen. Hypothesen, die sich der Logik der kapitalistischen Gesellschaft widersetzen, in der Untätigkeit nur als kreative Ressource kommenden Tuns oder als Scheitern und Strafe vorstellbar sind. Das Denken der Politik aber muss sich dem Paradox stellen, dass der Versuch, die Gesellschaft radikal zu transformieren und die kapitalistischen Verhältnisse abzuschaffen, mit existenzialer und ethischer Praxis nicht identisch ist. Mit Spinoza setzt das Denken der Politik am Punkt der Differentialität des Realen ein. Das heißt, Politik wird immer unter Bedingungen ausgeübt, die sich in ihren Wirkungen gegenseitig verschieben, auch unter den Bedingungen ihrer eigenen Wirkungen. Politik ist damit niemals autonom. Sie kann sich in keinem reinen Akt vergegenwärtigen oder vollenden. Beständig ist sie normierender oder disziplinierender Verschiebung ausgesetzt. Permanent reintegrieren sich ihre Kräfte, verschwinden oder werden zerstört. Jede Politik muss deshalb von der Möglichkeit ihres Reaktionärwerdens ausgehen. Sie drückt sich in unterschiedlichsten Praktiken aus, die man ihre Attribute nennen könnte, in denen sie sich in ihren Wirkungen, Disziplinierung, Identifizierung, Eskalierung oder Verausgabung wechselseitig unterbricht. Wenn einen radikalen gesellschaftlichen Bruch zu initiieren eine Organisation erfordert, die der Möglichkeit eines Lebens zwischen Tun und Lassen, Verausgabung und Schlaf, nicht wählen zu müssen, partiell entgegenläuft, muss die Organisation, die wir uns selbst zu geben imstande sind, den Prozess radikaler Intervention sowohl koordinieren als auch auf Distanz halten, indem sie die Identifizierung mit ihm verhindert. Dafür muss mit einer Serie von Traditionen gebrochen werden. Dazu zählt die frühmarxistische Tradition, insofern sie Politik in den Instanzen der Subjektivität, der Praxis oder der Produktion vergegenwärtigt und das Leben und ein zu produzierendes Gemeinsames in einsetzt. Dazu gehört aber auch die mikropolitische Tradition, insofern sie das Auftauchen von Dissidenzen und ihre lose Verbindung für ausreichend hält. Genauso wie die postleninistische Tradition, insofern sie die reaktionären Wirkungen der Politik nicht unterbricht, sondern in der Rede, eine Revolution ist kein Abendessen, naturalisiert.